Deutschlandfunk. Hörspiel. Filmenthusiasten ist der Schauspieler Erland Josephson aus Ingmar Bergmanns Szenen einer Ehe, Fanny und Alexander oder auch Andrei Tarkowskis Nostalgia bekannt. Erland Josephson spielte auch im letzten Film des großen russischen Regisseurs die Hauptrolle. Der Film »Das Opfer« wurde auf Gotland gedreht. Das Hörspiel beschreibt einige Stunden Dreharbeiten mit dem russischen Regisseur, der übrigens kein Wort Schwedisch verstand. Josephson schrieb sein Hörspiel während der Dreharbeiten von Opfer und danach im Frühjahr und Sommer 1985. Andrei Tarkowski starb 1986. Das Hörspiel erinnert an die außerordentliche Begegnung von Erland Josephson mit Andrei Tarkowski. Im Anschluss bringen wir wie in jedem Monat auch wieder unseren aktuellen Hörspielkalender mit Frank Olbert. Hören Sie nun Eine Nacht im schwedischen Sommer von Erland Josephson. Ich lag wach in der weißen Nacht, die eine solche Enttäuschung für ihn war. Ein Hindernis für seine Angst, das ihm Angst machte. Die Gardine bewegte sich leicht, als ob er sie mit seinem Atem in Bewegung setzte. Er sagte, er brauche einen schwarzen Himmel. Ich sagte, es stünde in seinem Manuskript, dass die Nacht weiß sei. Ja, sagte er, ich habe es falsch geschrieben. Ich hätte schreiben sollen, der Himmel ist schwarz. Ich antwortete ihm, er wäre ja doch weiß gewesen. Er verstummte. Die Gardine bewegte sich. Ich sah sein Gesicht. Er sah unzufrieden aus. Du siehst unzufrieden aus, sagte ich. Ich denke, sagte er, ich denke an das, was du gesagt hast. Ich sagte ihm, dass ich ihm zuliebe gern den Himmel schwarz gesehen hätte. Verstehst du? Ja, sicher, sagte er. Im Traum braucht man keinen Dolmetscher. Es ist der Traum selbst, der einen Dolmetscher braucht. Er ist wie ein verwöhntes Kind. Er redet die ganze Zeit. Er ist eigensinnig. Er spielt? Ja, er spielt. Ja. Er spielt. Es gefällt ihm nicht, was du da über die Angst sagst. Angst ist nicht sein Wort, sagte er. Es ist deins. Er will nicht deine Worte sagen. Er ist irritiert. In der schwedischen Sommernacht ist der Himmel niemals schwarz. Er sagt, dass ihr Materialisten seid. Dass ihr eure Seele verloren habt. Wir müssen weiterkommen. Warum stellt er die Kamera so weit weg? Er stellt mich in die Landschaft, damit ich ihn ausdrücke. Es ist, als ob ich selbst nicht dabei wäre. Er sagt, du sollst dich beruhigen. Du bekommst eine Großaufnahme. Jetzt erreicht er, dass ich mir eitel vorkomme. Lächerlich. Was sagt er? Nett sieht er aus, herzlich, liebenswürdig. Na, er will nicht meine Worte sagen, aber ich soll seine sagen. Das ist dein Job. Also ich wäre dankbar, wenn wir weitermachen könnten. Er hebt das Gesicht zum Himmel. Was kann er tun, wenn das Licht nicht so einfällt, wie er es braucht? Er muss auf das richtige Licht warten. Ist er nur hier, weil er nicht da sein kann, wo er hingehört? Will er eigentlich hier sein? Hat er Heimweh? Will er hier sein, um Heimweh zu haben? Soll ich ihn fragen? Nein, nein, nein. In seiner Gegenwart sollst du mit mir nur sprechen, wenn du mit ihm sprichst. Er muss sich daran gewöhnen, wir können uns nicht in allem nach ihm richten. Würdest du ihn bitten, sich zu entscheiden, wie es weitergehen soll? Womit? Mit dem nächsten Bild natürlich. Was dachtest du? Er sieht immer so viele Möglichkeiten. Die Landschaft ist voller Bilder. Sie ist auch voller Leute, die Geld kosten. Sonja! Gehst du da? Idu! Ich muss zu ihm. Stell dir vor, so viel verstehe ich auch. Ich sehe ihn mit seinem Tross herumhetzen. Kameraleute, Beleuchter, Techniker, Architekten, Maskenbildner, Garderobieren, Produktionsassistenten, Aufnahmeleiter. Er hetzt um die Welt. Er hat etwas, was er erzählen will. Gerade jetzt, gerade hier jagen die Wolken über den Himmel und die Vögel schreien im Wind. Es ist zu hell. Es ist zu windig. Der Wind, das Licht und der sowjetische Parteiapparat sind gegen ihn. Der westliche Kapitalismus mit seinen Rentabilitätsforderungen ist gegen ihn. Nirgends gibt es die Freiheit. Es eilt. Wir laufen so schnell, dass Gott uns nicht findet. War es der Russe, der das gesagt hat? Oder bringt der Russe mich dazu, so etwas zu sagen? Bist du jetzt nicht dabei? Ja, ich bin dabei und Viktor ist dabei. Wie fühlt Viktor sich, wenn er Eichmann spielt? Er behauptet immer, dass er gern auf der Bühne steht. Aber Eichmann... Wir werden ihn fragen. Viktor, wie fühlst du dich, wenn du Eichmann spielst? Nur eine Frage. Bin ich im nächsten Bild? Ja. Wie fühlst du dich, wenn du Eichmann spielst, Viktor? Wir haben jetzt 14 Tage Pause. Ich frage mich vor allem, ob der Text in 14 Tagen noch sitzt. Das ist eine Unmenge. Kannst du noch deine Hausaufgabe über die Apokalypse, Viktor? Das ist die Frage. Die wird wichtiger als die Apokalypse selbst. Ich spiele gern Eichmann. Wenn man Eichmann spielt, gerät man in einen völlig absurden Zustand. Findest du es gut, in einen absurden Zustand zu geraten? Nein, es ist absurd, dass man gern Eichmann spielt. Ah, jetzt hat er einen neuen Platz für die Kamera gefunden. So, Leute, jetzt heißt es wieder warten. Hier ist es verdammt schön. Und ich fühle mich ausgezeichnet, wenn ich Eichmann spiele. Es spielt sich am Meer ab, heißt es in diesem Drehbuch des Russen. Damit fühle ich mich gar nicht wohl. Es stört mein Wohlgefühl bei Eichmann. Es spielt sich im Meer ab. Es wird mir schwer, mit solchen Beschreibungen etwas anzufangen. Ruhe. Zustand. Und dann Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, die Züge fahren, die Menschen schreien und dann, es spielt sich am Meer ab. Die Russen kriegen das unter einen Hut. Sie steigen aus dem Tunnel voller Schreie und Blut und Menschenfetzen. Sie wittern in den Wind, es riecht nach Birken. Die Walderdbeeren leuchten, mein Täubchen. Das Leiden und das ganze Repertoire, die Mysterien, das Licht im Dunkel, der Geist im Gulag. Und dann ich, ein schwedischer Schauspieler, der als Eichmann ein Gastspiel in der mystischen Trivialität des Bösen gibt. Wie soll ich mich selbst ertragen? Wie soll ich erklären, dass ich es ertrage? Ich muss mich selbst auslöschen, um nicht kaputt zu gehen. Wie spät ist es? Naja, es kann ja nicht spät sein. Ich habe getrunken. Sag das dem Russen. Das kannst du übersetzen. Scheiß auf den Rest, den kann er doch nie verstehen. Er weiß, dass es so ist, aber wie sollte er es verstehen? Also ich muss dich wirklich bitten, nicht während der Arbeit zu trinken. Du wirkst nicht betrunken. Das bin ich auch nicht. Ich dachte, es gehört zu diesem russischen Stück. anstelle der entsetzlichen Nüchternheit dieses entsetzlichen Eichmann. Это очень сложный мотив. Надо иметь терпение. Ihr sagt, dass es ein schwieriges Motiv ist und dass wir Geduld haben müssen. Виктор, ты выступаешь в роли Айхмана на сцене? Er fragt, ob du Айхман spielst, Виктор. Ja, aber das weiß er doch. Da, Айхман. Ага. Warum fragt er jetzt danach? Excuse me. Er lehnt sich nach hinten, blinzelt. Er benutzt die Hände, um dein Bild einzugrenzen. Sagt er. Man weiß nicht, ist das kritisch oder anerkennend gemeint? Du bist ein Stück Lehm in einem schöpferischen Prozess. Es schmeichelt, dass man an einem schöpferischen Prozess beteiligt ist. Es schmeichelt weniger, Lehm zu sein. Lehm. Aha. Man sagt, es sei unmöglich, Eichmann zu spielen, und dann spielt man Eichmann. Es ist unmöglich, Eichmann zu sein, könnte man sagen. Eichmann ist eine Unmöglichkeit, und dann ist jemand plötzlich Eichmann. Lehm. I'm sorry. Sonja, даже если с камерой я стою там позади, вы должны играть как для съемки крупного плана. Auch wenn ich mit der Kamera da hinten stehe, müsst ihr spielen wie bei einer Großaufnahme. Я знаю, что уже часто говорил, но скажу еще раз. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber ich sage es noch mehr. Вам не надо своей игрой раскрывать тайн. Вам надо раскрыть, что человек полон тайн. Ihr sollt mit eurem Spiel keine Geheimnisse aufdecken. Ihr sollt aufdecken, dass der Mensch voller Geheimnisse ist. Darf ich ihn etwas fragen? Excuse me. Sonja! Da, wie du! Der Mensch ist voller Geheimnisse. Herrgott, ja! Eichmann! Wie war Ihr Vater, Herr Eichmann? Streng? Ja, er war sehr streng. Und dann 6 Millionen durch den Kamin. Wie ist dein Papi, mein Kleiner? Streng? Ja, er ist so streng. Reißt du deshalb Nachbarshühnern die Federn aus? Ich bin böse auf Papi. Was haben wir denn für Instrumente, um die Geheimnisse des Menschen zu erforschen? Na, trich der Russe. Wir können nur aufdecken, dass wir geheimnisvoll sind. Oh ja. Plötzlich kann im normalsten Lebensablauf etwas geschehen. Das Wunder des Guten oder das Wunder des Bösen. Für das Wunder ist man nicht verantwortlich, aber für das, was das Wunder ermöglicht. Das war subtil. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist man wohl in der Tat für das Wunder des Bösen verantwortlich. Sonja. Sonja, wir nicht mal. Wir должны соблюдать независимость ваших характеров, их личную безупречность. Даже стакан воды каждый из вас пьет по-своему. Вам не надо... Это привести? Да, конечно. Er sagt, ihr müsst auf die Unabhängigkeit und Integrität eurer Charaktere achten. Ihr beide leert nicht ein Glas Wasser auf die gleiche Weise. Вам не обязательно это особенно демонстрировать, но вы должны это осознавать. Ihr braucht es nicht besonders zu demonstrieren. Aber ihr müsst euch dessen bewusst sein. Ja, wir haben auch Stanislavski gelesen. Stanislavski? Ja. na djele nje vsekta djele što o čom čital. Man tut nicht immer das, was man gelesen hat. Ja, das ist wahr. Jeder Tag. Tak što nje zabivajte etava. Er sagt, ihr soll daran denken. Ja, so hat er es gesagt. Auch noch denken sollen wir. Vielleicht erwartet er gar nicht, dass wir das können. Bitte, bitte übersetzt das nicht. O čem vi govorite? Ničeva osobeno. Što nade dumati o tom što djeleš? Va bene, andiamo, dai. Aktioram peti s nami. No, no, no, no, no e no. Sonja! Also nicht, dass man das Warten beim Film nicht gewöhnt wäre, aber das hier... Das Licht, das Licht. Das Licht holt ihn ein und überholt ihn. Er wünschte, er könnte diesen verdammten Sommerhimmel abschalten. Ja, und dann ist es zu windig. Ist es in Russland nie windig? Doch, in Russland ist es windig. Aber da hetzt ihn der Wind nicht. Er wartet auf Windstille. Hier haben wir kein Talent zum Warten. So steht es in unseren Verträgen und Absprachen. Wir haben kein Talent zum Warten. Das ist hier kodifiziert. Wir warten in Überstunden, wir warten auf Überstunden. Am besten streichen wir Eichmann zusammen. Er wiederholt sich überstundenlang. Ich möchte wissen, ob Eichmann Überstunden gemacht hat. Ach, man kann nicht alles so vermischen. Man kann es auch nicht auseinanderhalten. Nein, das geht nicht. Man muss mit seinem Durcheinander leben. Ob man versuchen sollte, eine Runde zu schlafen, während er herumrennt? Die Vögel und der Wind. Bisschen kalt ist es auch. Nacht, die eine solche Enttäuschung für ihn war. Ich glaubte zu sehen, wie er stehen blieb. Es zuckte um seinen Mundwinkel. Er stand da, die Hände vor dem Schoß übereinander gelegt, wie gewöhnlich etwas zurückgelehnt, wie gewöhnlich in die Landschaft blinzelnd. Er drehte sich mit schnellen Bewegungen einmal um sich selbst, häufig anhaltend. Wie gewöhnlich hob er ab und zu die Hände und verwandelte sich in eine Kamera. Warum schneidest du Grimassen? Du siehst nicht aufrichtig aus. Bist du gehemmt? Du darfst nicht gehemmt sein, sonst bist du unaufrichtig. Ich verstehe. Warum sagst du dauernd, ich verstehe? Das macht mich unsicher. Das verstehe ich nicht. Es ist, als ob alles, was ich sage, selbstverständlich wäre. Ich glaube gar nicht, dass wir uns verstehen, du und ich. Wir können uns nur ahnen. Du kannst meine Sprache nicht. Du kannst kaum Puschkin buchstabieren und doch sagst du, ich verstehe. Das ist Bequemlichkeit. Du strengst dich nicht an. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, die sich nicht anstrengen. Dauernd bekomme ich zu hören, was alles kostet und dann strengt ihr euch nicht an. Ihr versteht einfach das unbegreiflich. Du kannst dir doch ansehen, was wir machen und uns hinterher sagen, ob wir dich verstanden haben oder nicht. Ich will spüren, dass ihr euch anstrengt mit dem, was ich euch sage. Also gut, wir werden uns anstrengen. Warum hast du solche Angst, mit mir zu diskutieren? Ich habe keine Angst, mit dir zu diskutieren. Ja, jetzt antwortest du wieder, ohne nachzudenken. Und das ist verletzend. Du behandelst mich. Du bist nicht mit mir zusammen. Du bewegst dich um mich herum und untersuchst mich. Ihr seid nicht an Fremde gewöhnt in diesem Land. Dies ist ein kleines Land. Müssen in einem kleinen Land alle gleich sein? Wenn man in ein anderes Land kommt, sieht man zuerst, wie ähnlich die Menschen sich sind. Es dauert, bis man anfängt zu sehen, wie verschieden sie sind. Ja, das kann stimmen, ja. Du klingst müde. Ich bin nie müde. Nicht, wenn ich arbeite. Bist du unzufrieden? Nein. Bist du aufrichtig? Immer. Jetzt glaube ich dir nicht. Ach nicht? Vielleicht bist du auch gehemmt. Und darum unaufrichtig. Nein. Gib dir keine Mühe. Sicher nicht? Du versuchst, dich aus der Affäre zu ziehen, indem du dich und mich gleich machst. Ich bin nicht wie du. Du ziehst alle Schlussfolgerungen über mich aus deiner Sicht. Wie soll man es sonst machen? Ihr liebt eure Eltern nicht in diesem Land. Ihr analysiert sie, als ob sie irgendwelche beliebigen Menschen wären. Ihr seid keine Söhne und Töchter. Was sind wir dann? Ihr betrachtet die Verwandtschaft. Ihr seht nicht die Liebe. Man muss die Liebe sehen. Und das können wir nicht? Ihr seht die Liebe nicht als Freiheit. Ihr seht sie als Bindung. Ihr wollt keine Söhne und Töchter sein. Ihr liebt eure Eltern nicht in diesem Land. Das hast du schon einmal gesagt. Ja, du bist gekränkt. Ich kränke dich. Ich kränke dein Volk. So würden wir es nie ausdrücken in diesem Land. Ja. Warum lächelst du in unserem Film, wenn du Glück sagst? Glück ist nicht Coca-Cola oder ein Haarwaschmittel. Glück ist Ernst, weil das Leben tragisch und komisch ist. Wenn das Leben entweder tragisch oder komisch wäre, dann könntet ihr lächeln, wenn ihr Glück sagt. Das verstehe ich nicht. Nein. Warum bist du hier? Das weißt du doch. Weil ich nicht da sein kann, wo ich sein will. Aber warum gerade hier? Nichts ist dir recht, nichts stimmt. Ich mag die Landschaft sehr. Ich mag dich sehr. Aber ich passe dir nicht. Du siehst in mein Gesicht, als ob du versuchst, etwas anderes zu finden. Einen anderen nicht, ich weiß nicht. Man soll immer suchen. Ja. Aber wenn du nichts Passendes findest? Dauernd sagst du, ich mach zu viel. Du magst meinen Ausdruck nicht. Er drückt weiter nichts aus, als dass ich dich missverstanden habe. Ich werde kein Mensch, ich werde zum Bild eines Menschen. Und dann sagst du, ich soll aufrichtig sein. Ich soll nicht gehemmt sein. Du hemmst mich. Ja, das ist gut. Du sollst gehemmt sein. Herrgott, werde ich müde. Das ist gut. Du sollst müde sein. Es ist nicht viel geschehen in eurem Land. Wo viel geschehen ist, tragen die Gesichter Spuren, keine Grimassen. Ihr schneidet Grimassen, weil ihr nicht geprägt worden seid. Wenn das Entsetzliche geschieht, erlischt der Ausdruck und die Spuren treten deutlicher hervor. Ja, ihr habt Gesichter wie Seife. Und dann erwartest du, dass ich mit einem Rest von Selbstvertrauen vor die Kamera trete, ein Stück Seife? Ja, aber dann antworte mir doch, gib mir einen Ausdruck, der keine Grimasse ist. In diesem Land drücken wir uns nicht aus, wir schneiden Grimassen. Du arbeitest hier, du arbeitest mit uns. Du musst dich mit den Bedingungen abfinden. Mit welchen Bedingungen? Mit eurer selbstzufriedenen Koketterie? Warum tust du die ganze Zeit so, als ob ich meinetwegen hier wäre? Kannst du nicht einen Augenblick sehen, dass ich deinetwegen hier bin? Damit ich meine Grimassen loswerde? Ja, sicher. Willst du das nicht? Willst du dich nicht verändern? Alle, die hierher zu euch kommen, sollen sich anpassen. Ihr seht mich an, als ob ich ein Idiot wäre, weil ich nicht alle eure Regeln und Ausnahmen kenne, bevor sie mir jemand gesagt hat. Oh, ich will nach Hause. Ich will da sein, wo ich nicht sein will. Und du bist da, wo du nicht sein willst. Absolut nicht. Und das lässt uns ständig spüren. Das tut mir leid, aber ich finde es nicht wichtig. Ich finde es nicht wichtig, wenn er spürt, dass ich woanders sein möchte. Ich finde das gut, wie ich das Gefühl habe, dass ihr mich drängt, bei euch zu bleiben. Es gibt ein Drängen von zu Hause, das meinen Bedarf an Drängen erfüllt. Ich stehe in eurer Landschaft und mache sie zu der meinen. Ihr braucht mich nicht zu drängen, in ihr zu bleiben. Sie gehört mir. Sie besitzt mich. Siehst du jetzt der Nebel? Der Nebel. Es ist so schön, dass ich mich abwenden muss. Wie soll ich da filmen können? Aber ich muss mich der Landschaft zuwenden. Ich muss mich in die Landschaft hineinwenden. Ich muss erobern, was mich erobert. Mit meiner Kamera muss ich es mir aneignen. So will ich dich auch haben. Aber du gibst nichts nach. Du wehrst dich, weil du nichts verstehst, weil du keine Ahnung hast. Jetzt wirst du zu aggressiv. Ich rede traurig über deine Ahnungslosigkeit, nicht aggressiv. Warum willst du nicht lernen? Warum willst du dich nicht entwickeln? Warum willst du nur, dass ich dich bewundere? Ja, ich bewundere dich. Ich kann nur nie dauernd meine Bewunderung beschreiben. Warum ist das alles, was du von mir verlangst? Du hast keinen Respekt vor dem schöpferischen Prozess. Du willst nur, dass wir uns gegenseitig bestätigen. Ich weiß, dass ich ein Teil deines schöpferischen Prozesses bin. Du hast keinen Respekt vor mir. Ich sage doch, dass ich ein Teil deines schöpferischen Prozesses bin. Aber du sagst das, als ob es nicht genügt. Als ob es eine Demütigung bedeutet. Das nenne ich nicht Respekt. Du respektierst mich nicht. Und ist dieser Respekt so verdammt wichtig? Ja. Man muss den Menschen respektieren. Und du bist der Mensch. Und ich bin nicht der Mensch. Ich respektiere dich. Respekt ist nicht Gehorsam. Respekt ist Aufruhr, Ernst, Ergebenheit. Das ist gut. Ich füge mich. Ja, ich höre, dass du das Gespräch zu Ende bringen willst. Das Gespräch ist zu Ende. Vögel, Weite, Landschaft. Anfangs war der Boden aufgeweicht. Er liebt Wasser, Lehm, Schlamm, Rinnsale, Pfützen. Jetzt ist es trocken. Wir wässern den Boden. Orangefarbene Schläuche speien Ostseewasser. Der Russe leitet das Wasser. Er gräbt mit bloßen Händen, zeichnet mit dem Fuß. Lotti will ihm helfen. Er lächelt sie irritiert an. Nur er weiß, wie das Wasser geleitet werden muss. Nicht! Aber ich finde, es macht Spaß! Nicht! Es macht nichts, wenn man sich ein bisschen schmutzig macht. Das ist nicht so schlimm. Nicht. Ich passe auf die Kleider auf! Er will allein spielen. Und ich will mitspielen. Für ihn ist das eine sehr ernste Sache. Jedenfalls sieht es so aus. Man muss sich um die Spielplätze des Lebens prügeln. Meinst du die Bühnen? im Matsch. Auf der Bühne. Vor der Kamera. Ich verstehe nicht, warum ich so besessen davon bin. Warum ich nicht eigentlich etwas anderes will. Ich will etwas anderes wollen. Das hier pumpt mich völlig aus. Aber wenn ich nicht arbeite, fühle ich mich leer. Und ich kann nicht warten. Ich bin rastlos. Was ich in 2 Monaten tun werde, ist mir scheißegal. Es muss jetzt passieren. Ich will keine Schauspielerin sein. Und es ist das Einzige, was ich sein will. Und dann kehrst du dein Inneres nach außen und siehe da, es ist nicht leer. Nein. Ja, ja. Soll er doch seine Spielerei für sich haben. Jetzt reißt er ein, was du gemacht hast. Er schüttet deine kleinen Dümpel zu. Alles will er selbst machen. Im Grunde möchte er auch alle Rollen spielen. Das möchten alle Regisseure. Sie sind eifersüchtig auf die Schauspieler. Und die Schauspieler auf die Regisseure. Er mag mich nicht. Er verachtet die Frauen. Ich weiß nicht. Anscheinend meint er, dass ihr eure rechtmäßigen und richtigen Rollen aufgegeben habt. Als Ehefrau und Mutter. Das bilde ich mir ein. Immerhin braucht er Schauspielerinnen. Er kann einem leid tun, aber so ist es eben. Auf mich brauchst du nicht wütend zu sein. Ihr seid alle gleich. Ihr tut nur so. Ihr seid verdammt zufrieden mit ihm. Ihr könnt euch ihm überlegen fühlen, weil ihr so vorurteilslos seid. Und zugleich weidet ihr euch an seinen Vorurteilen. Du bist so aufgedreht durch diese scheiß psychologische Dramatik, mit der du dich beschäftigst. Ja, das bin ich. Ja, du wirst so verdammt privat. Nicht jeder kann schließlich Eichmann spielen. Vermutlich nicht. Aber das enthält wohl auch eine Menge psychoanalysierenden Käse. Die weltgeschichtliche Perspektive ist keine Garantie gegen das Private, falls du dir das einreden solltest. Ich habe dich gesehen, natürlich bist du gut. Aber es ist doch ein Porträt. Hübsche kleine menschliche Züge. Und komm mir jetzt nicht mit dem Wort Paradox. Ich will Eichmann erklärt und nicht porträtiert haben. Nicht eingereiht in das Album deiner schauspielerischen Großtaten. Eichmann. Dann ziehe ich es vor, meine privaten und wiedererkennbaren Neurosen vorzuführen, ohne jede herausfordernde und verblüffende Beziehung zur Wirklichkeit. Eichmann lässt sich nicht erklären. Man kann ihn nur porträtieren. Und es hat verdammt viele menschliche Porträts gegeben, die die Juden umgebracht haben. Du willst sie zu irgendwelchen extremen und erklärbaren Ausnahmen machen. Damit weichst du der ganzen Problematik aus. Ja, das tue ich. Und du solltest nicht so tun, als ob du es nicht ebenso machst, auch wenn du Eichmann spielst. Was für ein Scheißunternehmen, sich auf die Bühne zu stellen und zu glauben, dass man Eichmann verkörpert. Kunst ist Beschränkung. Das hat sicher mein alter Lehrer gesagt. Oder Goethe. Ja, man muss sich ein bisschen anstrengen, um glaubwürdig zu erscheinen. Die Kunst ist grenzenlos, hat mein alter Lehrer gesagt. Oder ob es Goethe war? Kunst kommt von Können. Das hat mein alter Lehrer gesagt. Ich hoffe, dass es nicht Goethe war. Ja. Was weißt du jetzt über Eichmann? Ich vermute, dass mein alter Lehrer das rein technisch gemeint hat. Wir müssen viel Energie darauf verwenden, um herauszufinden, was unser alter Lehrer gemeint hat. Man muss viel Energie darauf verwenden, um herauszufinden, was andere meinen. Und was man selber meint. Das ganze Leben ist ein großes Forschungsprojekt. Das ist es, was ich in der Nähe des Russen empfinde. Manchmal finde ich, dass er seine Forschung auf das Obskure richtet. Manchmal schwirrt es in mir. Er stochert beunruhigend in meinem seelischen Hunger. Er merkt, dass ich mich wehre. Er verachtet mich. Dann wird er nachsichtig. Und der nächste Schritt ist die Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit. Thank you. entfernt steht er und redet eifrig. Die Dolmetscherin übersetzt. Der Fotograf nickt. Der Russe redet, die Dolmetscherin übersetzt. Der Fotograf antwortet. Der Russe denkt schon, bevor die Dolmetscherin übersetzt hat. Der Russe denkt also an etwas anderes als an die Antwort des Fotografen, denke ich. Ich merke, dass ich finde, er sollte zuhören. Hat er uns aufgegeben aufgrund seiner Sprache? Hat er uns aufgegeben aufgrund unserer Sprache oder aufgrund dessen, was unsere Sprache von uns widerspiegelt? Oder aufgrund dessen, was unsere Gesichter ausdrücken? Oder aufgrund dessen, was unsere Gesichter nicht ausdrücken? Ich bin ärgerlich. Ich bin ungerecht wütend. Der Russe spricht. Der Russe sieht sich suchend in der Landschaft um. Die Dolmetscherin übersetzt. Der Fotograf antwortet. Die Dolmetscherin übersetzt nicht. Wartet ehrfürchtig, bis der Russe aufhört, sich in der Landschaft umzusehen und zuhört, wie die Dolmetscherin die Frage des Fotografen übersetzt. Der Russe ist in Gedanken versunken. Seine Lebhaftigkeit hat sich an einen geheimen Ort verzogen. Seine Lebendigkeit wohnt an einem unbekannten Platz. Der Wind legt sich. Die Welt steht still. Die Welt wartet darauf, dass der Russe sie wieder in Bewegung setzt. Die Dolmetscherin sieht ihn fragend an. Die Dolmetscherin will etwas sagen. Der Russe hebt abwehrend die Hand. Die Welt soll noch eine Weile stillstehen. Der Fotograf und die Dolmetscherin ziehen sich verärgert und ehrfürchtig von ihm zurück. Was geschieht? Ich weiß nicht. Ich sehe nicht, dass überhaupt etwas geschieht. Ich auch nicht. Ja, wie wäre es, wenn man ihn fragen würde? Wonach? Was geschieht? Aber es geschieht ja nichts. Vielleicht könnte man ihn fragen, warum nichts geschieht. Soll ich ihn fragen? Ich finde ja. Mit einem Gruß von dir? Dann wird er wahnsinnig. Dann soll ich ihn vielleicht lieber nicht fragen. Aber er ist ja schon wahnsinnig. Meinst du wirklich, dass er wahnsinnig ist? Hören wir auf zu palavern. Jetzt kommt es darauf an, ihn in Gang zu setzen. Das ist nicht meine Sache. Nein, das ist meine Sache. Ich weiß nur nicht, wie ich es anstellen soll. Er macht ein Gesicht, als ob ich den ganzen Film ruiniere, wenn ich versuche, aus ihm herauszuquetschen, was in der nächsten Viertelstunde passieren soll. Was soll in der nächsten Viertelstunde passieren? Es ist eine Katastrophe. Sabotage. Eine unkünstlerische Sprengladung direkt auf den genialen Planeten abgefeuert. Aber wehe, wenn nicht alles an seinem Platz ist, sobald die Kreativität zuschlägt. Man soll mich der Teufel holen. Ein Vortrag über den schwedischen Anarchismus. Den schwedischen Anarchismus, hast du das gehört? Vielleicht sollten wir uns ungeheuer geschmeichelt fühlen. Was weiß ich? Ein Russe entdeckt unsere entzückende Desorganisation. Er beobachtet unsere leichtsinnige Bohème. Keiner scheint sie bisher entdeckt zu haben. Manchmal verabscheue ich die Kunst. Aber ich lebe von ihr. Es ist hässlich, von der Kunst zu leben, wenn man kein Künstler ist. Die Leute glauben, man hätte keine blasse Ahnung. Aber weiß der Geier, ob man nicht gerade angestellt ist, um nichts zu begreifen? Ich habe gemerkt, sobald ich anfange zu begreifen und zu verstehen, dann geschieht nichts. Nichts. Die Welt und die Produktion stehen still vor lauter Andacht. Darf ich ein bisschen praktisch sein? Wollen wir beide jetzt hingehen und von ihm Bescheid verlangen und damit die Welt und die Kunst und die Produktion wieder in Gang setzen? Also gut, gehen wir. Also ich weiß nicht. Die Buchführung will, aber die Füße wollen nicht. Warten wir noch etwas. Er sagt, in Russland hat er unbegrenzt Zeit. Alle Regisseure haben anderswo unbegrenzt Zeit. Was machen wir? Wir warten. Ist Frage, ob du frierst. Nein, ich friere nicht. Aber kalt ist es, ja. Du siehst ununterbrochen zu dem Russen hin. Möglicherweise kränkst du die übrige Umgebung. Kann sein. Ja. Woran denkst du? Was für eine Frage. Ich denke an alles Mögliche. Ich denke daran, dass es verschiedene Welten sind. Das hier und das Theater. Ist es so? Im Moment ja. Das, was ich gerade jetzt tue. Wenn ich Theater spiele, ist es so, als ob unsere tiefsten und geheimnisvollsten Geheimnisse die schlimmen Wörter wären. Als ob nur sie richtig wahr wären. Die obszönen Wörter kommen einem kühn vor und darum auch wahr. Das ist nicht die Schuld des Autors, sondern meine eigene. Oder, ich weiß nicht. Irgendetwas an der Bühne oder an der Gegenwart anderer ist es, was die Wahrheit verschiebt. Du zweifelst am Theater? Dann hast du nie das Gefühl, dass der Kitzel, den wir dem Publikum vermitteln und den wir für eine neue Wahrheit halten, nichts als ein Kitzel ist. Ja, so ist es wohl eher im Kino. Ja, vielleicht. Aber da ist es einem bewusst. Beim Theaterpublikum gibt es so eine hochgestochene Versnobtheit, die es leicht schockierbar macht. Warum hält man all die kleinen Schocks für Wahrheiten? Ja, wahrscheinlich, weil die Wahrheit schockierend ist. Der Russe sagt, la vita è molto strana. Naja, das Leben ist eigentümlich. Aber aus seinem Mund klingt es auf überraschende Weise wahr. Als ob es eine neue und frische Einsicht wäre. Wenn du sagst, das Leben ist eigentümlich, ist es nur eine Redensart, abgenutzt, angestrengt. Es bringt mich dazu, über dich nachzudenken, statt über das Leben. Du wirkst banal und die Seltsamkeit des Lebens wird zum Klischee. Aber woran liegt es, dass der Russe so etwas sagen kann wie eine neue Wahrheit? Daran, dass er eine Seele hat? Und ich habe keine. Und wer ist jetzt banal? Ich natürlich. Ja, die Wahrheit ist, dass der Russe eine Seele hat und ich nicht. Ach, überhaupt nicht. Die Frage ist, was man mit ihr anfängt. Ach so. Was tue ich mit meiner Seele? Warum kann der Russe so fragen? Und warum können wir nicht so fragen? Warum machen wir uns lächerlich, wenn wir so fragen, aber der Russe nicht? Ich finde ihn manchmal auch ganz schön lächerlich. Bist du jetzt traurig? Ja. Ach so. Ich weiß, dass Distanz wichtig ist. Aber immer... Spielst du ihn gegen mich aus? Aber nein. Er gibt meinen Erfahrungen eine andere Farbe. Deinen Erfahrungen mit mir? Aber ja, denen auch. Du musst aufpassen, sonst fange ich noch an, ihn nicht leiden zu können. Aber du musst aufpassen, sonst fängst du noch an, ihn nicht leiden zu können. Ja. Und dann kommt all das hoch, was wir nicht wahrhaben wollen. Was hat er eigentlich hier zu suchen? Er soll nicht herkommen und uns kritisieren. Wenn er hier sein will, muss er sich damit abfinden, dass er hier ist. Wenn er hier sein will, muss er dankbar sein, dass er hier sein darf. Wenn er nicht dankbar ist, soll er nach Hause fahren, auch wenn er nicht nach Hause fahren kann. Wenn er nicht nach Hause fahren kann, hat er es sich selbst zuzuschreiben. Andere haben schließlich auch in seinem Land die Möglichkeit, ausgezeichnete Filme zu machen. Und so weiter. Und das alles willst du mir vorwerfen? Oh ja. Dir und mir und allen. Das nehme ich nicht auf mich. Wenn ich ihn sehe, denke ich, dass wir in diesem Land das Wort Seele lächerlich gemacht haben. Können wir keinen Ausländer hier im Lande sehen, ohne ihm oder uns Vorwürfe zu machen? Vorwürfe? Oder ihn oder uns herabzusetzen? Manchmal tust du so, als ob wir ihn überschätzen. Gott, hab ich dich satt. Gott, hab ich mich satt. Gott, habe ich ihn satt. Gott, bin ich müde. Es ist spät. Es ist spät in der Nacht. Wir haben lange gewartet. Es ist kühl. Du hast gesagt, du frierst nicht. Das habe ich gesagt. Aber jetzt frierst du. Ja. Und hier sitzen wir. Keine Fürsorge für das Personal. Wenn wir krank werden, sehen sie uns an, als ob es unsere eigene Schuld wäre. Das heißt, wir seien so schrecklich verwöhnt. Dies ist eine harte Branche, teuer und hart. Sie verwöhnen uns in ihrem eigenen Interesse. Es wird teuer, wenn ich einen Schnupfen bekomme. Aber diesmal sind sie so geizig, dass sie es drauf ankommen lassen. Und dann beschwindeln sie den Russen und sagen, nun ist das eben in Schweden. Und sobald jemand sagt Schweden, dann fügt er sich. Er glaubt sofort, es sei eine nationale Eigenart, den Schauspielern Schnupfen zu verpassen. Und von nationalen Eigenarten muss man Respekt haben. Das ist ja sein eigenes Evangelium. Sagt man soziale Marktwirtschaft, dann findet er es dumm. Sagt man Sozialdemokratie, findet er es dumm. Sagt man Staatskirche, findet er es dumm. Sagt man Gewerkschaftsbewegung, findet er es dumm. Ganz zu schweigen von unserer Bildung, unserem Wissen, unserer Philosophie. Alles nicht existent oder mindestens dumm. Aber sag Schweden. Und sein Gesicht nimmt einen Ausdruck von Respekt und platter Ehrfurcht an. Schweden ist das unwiderlegbare Argument der Produktionsleitung. Alles an Schweden ist falsch. Außer Schweden. Du hältst dich warm. Ja. Wärme mich. Du findest, ich übertreibe? Ja. Das macht mir ein bisschen Angst. Hast du Angst? Steckst du mich an? Ist er es, der dir Angst macht? Angst kann in alle Richtungen ausschlagen. Wenn man in einem fremden Land ist, gibt es keinen Schutz gegen die Angst der anderen. Er versteht nicht unsere Komplexe und unseren Hochmut. Nicht deine Komplexe und nicht den Hochmut der Produktionsleitung. Setz dich näher zu mir. Ich lege meinen Arm um dich. Moment in der Welt. Ich sehe den Russen durch das Gelände laufen. Ein Vogel, unruhig. Alles soll neu sein und doch wiedererkennbar. Was sucht er? Was sucht er? Uns vielleicht. Manchmal sucht er nach mir, wenn ich 2 Meter neben ihm stehe. Findet er dich? Der kleine Russe sucht. Ja. Der kleine Russe ist schöpferisch. Ja. Und hier stehe ich? Ich finde, das sollst du auch. Und hier warten wir. Und ich finde, das sollen wir auch. Aha, aber zu meinem Job gehört, dass ich das Gegenteil finde. Das ist der weniger edle Teil der künstlerischen Tätigkeit. Was du darum für ein Geschrei machst. Du hast einen guten Job, der anständig bezahlt wird. Unterdrück uns nicht mit deiner Unsicherheit gegenüber der Kreativität. Stell dich nicht an, als ob wir dir unsere Jobs verdanken. Du hast deinen Job, weil es uns gibt. Und nenn ihn um Himmels Willen nicht den kleinen Russen. Hör auf, ihn deinem Selbstbewusstsein zuliebe zu verkleinern. Hör auf, die Proportionen zu verschieben, um dich selbst besser zu fühlen. Was ist denn los mit dir? Was habe ich denn gesagt? Ach, lass doch, Lotti. Ich kann dieses Verkleinerungsgetue nicht vertragen. Einer der größten Regisseure unserer Zeit wird zum kleinen Russen gemacht, damit man ihm dies und jenes abhandeln kann. Unter ständigen Erwartungen an seine Dankbarkeit. Ihr hasst schöpferische Menschen. Ihr wollt sie demütigen. Ich finde, du solltest dich jetzt beruhigen. Ich bin überzeugt, dass du das findest. Wir haben ihn schließlich hergeholt. Er ist schließlich hergekommen. Was heißt wir? Ich habe ihn nicht hergeholt. Er ist zu mir hergekommen. Das ist großartig. Geht das in deinen dicken Schädel? Ich denke, wir sollten das Gespräch jetzt beenden. Wir sind alle etwas müde. Ich bin kein bisschen müde. Ich schon. Aber dazu habe ich natürlich kein Recht und keinen Grund. So ist's richtig. Fang jetzt vor allen zu heulen an. Belege allen Jammer mit Beschlag. Nutze die versammelte Trostkapazität. Blöde Gefühlsdiva. Natürlich haben nur Künstler Gefühle. Durchaus nicht. Reden wir also in Gottes Namen über deine Gefühle. Du hast gewonnen. Eigentlich sind wir uns doch alle ziemlich einig. Ja, sicher, Eichmann. Du, jetzt hör mal. Er ist ein bedeutender Filmregisseur. Das Warten ist langweilig. Ja, ja. Ich weiß, teuer ist es auch. Wir sind irritiert und müde und einig. Zieht nicht Eichmann da herein zum Donnerwetter. Verdammt nochmal, ich will nicht jeden Scheißkonflikt aus der Eichmann-Perspektive sehen. Und im Übrigen verstehe ich nicht, was du meinst. Eichmann hat doch auch gesagt, alle waren sich einig. Ach. Schaffen wir uns den kleinen Russen vom Hals. Jetzt bist du ganz schön hysterisch. Heul nicht. Ich heule, so viel ich will. Na, dann heul. Das werde ich bestimmt nicht tun. Das Vergnügen werde ich euch nicht bieten. Ich finde, du bietest genug. Er bittet um Geduld. Er sagt, es wird allmählich klar. Jetzt werde ich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob er das Licht meint. Bestimmt meint er das Licht. Es wird schön sein, in Gang zu kommen, endlich. Ach, findest du? Bin ich nicht der Einzige, der das findet? Genau genommen hat er uns um Geduld gebeten. Aber das tut er, wenn er bereit ist, anzufangen, um zu zeigen, dass er unsere Geduld nicht übermäßig strapaziert. Er fragt, ob ihr müde seid. Wie nett von ihm. Eigentlich meinte er die Schauspieler. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich als Produktions... Fang jetzt nicht wieder an. Ich verspreche dir, dass wir nachher über dich reden. Das habe ich wahrhaftig nicht verlangt. Ich finde nur, dass ich als Nachher gehe ich ins Bett, wenn du gestattest. Ja, sicher gestatte ich. Wenn du gestattest, dass ich mich auf meine Rolle konzentriere. Oder wie man es nennen soll, damit es nicht so verletzend künstlerisch klingt. Also, dass ich mich auf meine Aufgabe konzentriere, um der Produktion keine zusätzlichen Kosten zu verursachen. Manchmal sagt der Russe, die eigentlichen Dreharbeiten seien langweilig und manchmal neige ich dazu, ihm recht zu geben. Es kommt darauf an, den Eifer auch während der Langeweile zu bewahren, den dahinterliegenden Eifer. Das tut er. Seinen dahinterliegenden Eifer gibt er nie auf. Aber ich habe manchmal Schwierigkeiten, zu meinem dahinterliegenden Eifer zurückzufinden, besonders mitten in der Nacht. Der Überdruss beginnt an mir zu nagen. Es ist wohl dieser russische Überdruss, der mir zu Leibe rückt. Die Steppe, der langsame Fluss, die Entfernung. Der schwedische Überdruss sieht anders aus. Ganz zu schweigen von dem streng disziplinierten deutschen Überdruss. Oder vielleicht dem streng disziplinierten deutschen Eifer, der den dahinterliegenden Überdruss nie zugeben darf. Eichmanns Überdruss. So eine seltsam menschliche und naheliegende Eigenschaft, mit der man ihn dafür sieht. Wenn denn Überdruss eine Eigenschaft ist und nicht nur ein Zustand. Überdruss ist keine Eigenschaft. Nein, nein, ich weiß. Aber der Russe macht beinahe eine draus. Russische Zustände sind Eigenschaften, zugleich zufällig und ewig. Ach, was. Ich versuche nur, mich in die Stimmung dieses Films hineinzureden. In unserer Kultur unterscheiden wir so verdammt genau zwischen Zuständen und Eigenschaften. Ja, und kann das nicht ein Vorzug sein? Oh ja. Vieles ist Fehler und Vorzug zugleich. Man muss sich hüten, immer sein eigenes Ich zu verteidigen, wenn man eine Rolle spielt. Man soll die Rolle zu seinem Ich machen, habe ich gelernt. Schließlich kann man nicht alles zu seinem Ich machen. Dann hört man auf zu sein und ich will nicht aufhören. Schon gar nicht mit Eichmann. Ich will etwas Eigenes, was nicht Eichmann ist. Ich will nichts Eigenes haben, was Eichmann ist. Die Frage ist, ob ich überhaupt Schauspieler sein soll. Eichmann fragt mich, ob ich Schauspieler sein kann. Ist es nicht ein bisschen spät, sich die Frage zu stellen? Die Frage soll man sich immer stellen, habe ich gelernt. Ja, sicher soll man. Man soll sich die Frage stellen. Andere sollen einem die Frage stellen, das ganze verdammte Leben lang. Es ist nur etwas ganz anderes, wenn Eichmann die Frage stellt oder der Russe. Stellt der Russe die Frage? Jede Minute. Seine bloße Gegenwart stellt die Frage. Er winkt uns. Na also. Nein, nein, jetzt macht er ein Stoppzeichen. Er hob die Hand. Er hob nur die Hand. Und da standen wir alle wie Lots Weib, Salzsäulen, erstarrt, gefesselt durch seine erhobene Hand. Unsere Unterwerfung wunderte ihn nicht. Nichts derartiges wundert einen Regisseur, wenn es um Schauspieler geht. Es ist ein sehr einsamer Beruf. Regisseure sind sehr einsam. Regisseur wird keine Vergebung zuteilen. Ich sah ihn in weiter Ferne. So konnte er ohne Dolmetscherin mit mir reden. Ich verstehe Regisseure nicht, die nicht an Gott glauben. Mit wem können sie reden? Mit ihren Schauspielern zum Beispiel? Man muss lernen, mit Gott zu reden, auch wenn man nicht an ihn glaubt. Du kannst mir ruhig die Frage stellen, ob ich an Gott glaube. Warum geniert ihr euch so bei der Frage? Glaubst du an Gott? Ja. Aber du tust es nicht. Ich verstehe nicht, wie du das aushältst. Du tust mir sehr leid. Du musst lernen, mit ihm zu reden. Das ist sehr wichtig, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Aber Schauspieler sind ja nicht so einsam wie Regisseure. Eben. Deshalb brauchst du nicht so oft mit ihm zu reden. Einmal die Woche reicht. Du machst Scherze. Ich verstehe nicht, warum du Scherze machst. Ich geniere mich wohl, wie du sagst. Nein. Du redest verächtlich. Verachtung ist gottlos. Gott hat die Verachtung nicht gemeint. Die Verachtung ist Gottes Feind. Ich kämpfe gegen deine Verachtung. Ich habe dich gern. Ich will nicht, dass du verachtest. Ich werde dir sagen, wie es ist. Es tut mir leid, dass du mich nicht bekehren kannst. Es tut mir leid. Jedenfalls in diesem Augenblick. Aber ich kann dich verändern. Ich verändere dich die ganze Zeit. Obwohl du glaubst, dass wir uns nicht verstehen können? Du bist Rationalist. Du glaubst nicht, dass man sich verändern kann, ohne zu verstehen. So ist es doch gar nicht. Überhaupt nicht. Es stimmt, dass du mich beeinflusst. Du beeinflusst mich die ganze Zeit. Ich weiß nur nicht, wie lange der Einfluss vorhalten wird. Ich habe das Gefühl, ständige Rückfälle. Jemand oder etwas berührt einen, aber dann kommt der Rückfall. Man wird wieder der man war. Der gewöhnliche Mensch, der man war. Ich will nicht, dass du dich in mir verflüchtigst. Du bist Schauspieler. In euch verflüchtigt sich alles. Manchmal bist du ganz schön konventionell. Du kannst nicht verlangen, dass alles, was ich sage, überraschend ist. Den Anspruch stelle ich nur an meine Filme. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da dachte ich, ich könnte mich in dich verlieben. Eine sehr kurze Zeit. Ich weiß. Du weißt gar nichts. Du sagst, du weißt es, weil du nicht als egozentrisch, gefühllos, unaufmerksam und ohne Einfühlungsvermögen dastehen willst. Keine Spur hast du begriffen. Das ist nicht verwunderlich. Auf meiner Seite war es nicht so stark, dass mir wirklich daran gelegen hätte, dass du verstehst. Also meine Signale waren schwach. Warum redest du jetzt darüber? Weil ich in den Russen verliebt bin. Findest du, ich sollte Signale aussenden? Es kann ja doch nichts daraus werden. Eine Nacht, zwei Nächte, dann ein müder und verkrampfter Abschied. Ich finde, du sendest dauernd Signale aus. Ja, aber er ist sich nicht sicher, ob die Signale ihm als Künstler oder als Mann gehen. Kannst du das trennen? Nein, aber für ihn ist der Unterschied wichtig. Bei seiner Einstellung zur Frau. Reizt dich das? Ja, sicher. Für einen kurzen Moment alles aufgeben zu können, die Selbstständigkeit, die Selbstbehauptung, den Stolz einzutauschen. Sag nichts, so geht vorüber, das eine wie das andere. Du signalisierst ihm als Mann und als Künstler. Deine Eifersucht kommt ziemlich spät. Wie hättest du mir signalisiert, wenn du signalisiert hättest? Gibt es sicher eine Antwort, aber ich habe nicht die Absicht, sie herauszufinden. Aber wenn ich es wissen möchte? Weil du als Mann unsicher bist oder als Schauspieler? Also welche deiner Seiten soll ich bestätigen? Ach, weißt du, hast recht. Ich muss das aufgeben. Das wirst du müssen. Ich würde dir nur verletzend desinteressiert erscheinen. Und ich mag dich gern, ich mag dich sehr gern. Das sagt der Russe mir auch, ich muss unwahrscheinlich beliebt sein. Ja, sicher. Bist du nicht froh darüber? Na doch, doch, doch. Es hilft nur nicht, meine inneren Konflikte zu gestalten, wenn ich so verdammt beliebt bin. Es gibt keine handfeste Dramatik in meinem Leben. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich merke, dass er kommt. Ja, er kommt her. Er reckt sich und demonstriert eine unerhörte Spannkraft. Das tut ihr alle, wenn ihr mich seht. Das ist eine internationale Erscheinung. Macht übrigens Spaß. Amüsier du dich? Jetzt bleibt er stehen. Wie üblich bleibt er in einiger Entfernung stehen. Erst jetzt fühle ich die Spannung, in der ich mich eben befunden habe. Was glaubst du über seine Spannung? Im Augenblick scheiße ich darauf. Tatsächlich. Ich will arbeiten. Ich will nicht länger warten. Ich finde ihn albern mit seinem Zögern und Suchen. Ich finde ihn rücksichtslos. Ich weiß, er hat keinen Grund, besondere Rücksicht auf mich zu nehmen. Wenn er auf mich Rücksicht nimmt, dann sich selbst zuliebe, damit es ihm und seinem Film zugutekommt. Damit hat er recht. Aber für mich ist es anstrengend. Außerdem kann ich ja nicht mit ihm reden. Ich habe das Gefühl, ich möchte mich mit ihm versöhnen. Was für eine Versöhnung. Wir sind die besten Freunde. Es ist weder aufregend noch betrüblich, unsere Konversationen zu dolmetschen. Woher weißt du, dass ihr Freunde seid? Jetzt bist du boshaft. Du hast ganz recht. Für uns müssen alle Signale durch Worte bestätigt werden. Wir reden und reden. Das tun die Russen auch schlimmer als wir. Die Russen, ach so. Kann sein. Aber jetzt sind wir in der Situation, dass wir unsere beiderseitigen Sprachen nicht verstehen. Hast du gemerkt, dass es Augenblicke gibt, in denen man ihn bestimmte Dinge fragen möchte? Ich rede von der Arbeit. Wenn ich Russisch könnte, würde ich ihn dies und jenes fragen. Aber über die Dolmetscherin? Also wartet man. Und in der nächsten Sekunde merkt man, dass die Frage überflüssig war. Man hat auch so begriffen. Und wenn man manchmal trotz allem nicht den Mund halten kann und die schnelle und einfältige Frage übersetzt worden ist, dann fängt er an, über den tieferen Sinn dieser einfachen Frage nachzugrübeln. Wir nutzen die Wörter ab. Wir leeren ihren Inhalt aus. Wir tönen. Diese Übersetzerei stellt das Gewicht und die Bedeutung der Wörter wieder her. Mahnt zur Sorgsamkeit. Sorgsamkeit. Im Umgang mit Worten, meinst du? So ist es. Plötzlich so gute Stimme? Ja, warum nicht? Mhm. Ich liebe ihn. Ich liebe einen russischen Regisseur. Das habe ich tatsächlich noch nie getan. Und es wird überhaupt nichts daraus werden. Nicht einmal eine kleine verirrte Nummer. Ich finde, es macht Spaß, ihn zu lieben. Spaß, hörst du? Ich habe nicht die Absicht, mich deswegen der großen russischen Verzweiflung hinzugeben. Ich will mich amüsieren. Ich werde mein hoffnungsloses Gefühl genießen. Ich werde meinen privaten Tschechow mit ihm aufführen. Er wird mich fragend ansehen, geschmeichelt und wehmütig, wie es einem russischen Künstler in einer unmöglichen Situation ansteht. Und in der Nacht, bevor er uns verlässt, wird er meine Hand nehmen und ich seine. Und er wird mich erstaunt ansehen, wenn ich sie nicht zurückgebe. Erstaunt. Wir wissen ja beide alles. Aber wir werden es niemals aussprechen. Und dann weine ich ein paar wonnevolle Tropfen an seiner Schulter. Er muss sich recken, weil er ziemlich klein ist. Damit du nicht das Gesicht nass machst. Aber wäre das nicht die äußerste Raffinesse, wenn ihr eure Tränen vermischen würdet? Du spinnst. Er wird doch nicht weinen. Er wird reden. Er redet die ganze Zeit über das Leben, über mich, über sich selbst, über die Kunst, über Europa. Und da die Dolmetscherin nicht dabei ist, werde ich kein Wort verstehen. Aber ich werde glauben, dass ich alles verstehe über das Leben, über die Kunst, über Europa. Und ich werde einsehen, dass es nur ein paar kurze Augenblicke sind, in denen zwei Menschen es fertig bringen, sich zu verstehen, ohne etwas zu verstehen. Dann kommen die Fragen und die Auslegungen. Gott, bin ich verliebt in ihn. Ich liebe das, was er tut. Es gibt Momente, in denen er mich befreit. Seine Fremdheit befreit mich. Sie hebt mich heraus aus dem, was ich bin, hinein in das, was ich bin. Ich muss lachen. Ich bin so froh. Es ist so traurig. Ich habe intimen Umgang mit dem für ewig Verlorenen. Verstehst du, was ich meine? Darauf antworte ich nicht. Das ist gut. Ich möchte auch nicht, dass du sagst, ich verstehe. Ich möchte auch nicht, dass du sagst, ich verstehe nicht. Manchmal bist du verdammt klug. Er bittet euch alle um Verzeihung. Aber es wird kein Bild mehr heute Nacht. Er sagt, es stimmt nichts. Er sagt nichts, es ist eure Schuld. Er sagt, es ist seine eigene Schuld. Dafür sollen wir natürlich furchtbar dankbar sein. Also bleibt nichts weiter, als loszufahren und schlafen zu gehen. Wenn man nicht schlafen kann. Will er nicht erst mit uns reden? Und dann besonders mit dir. Das hättest du unterdrücken können. Dass man mit ihm reden könnte, ist wohl undenkbar. Mitten im schöpferischen Prozess. Es wäre wohl unverschämt, ihn mit der Frage zu behelligen, wie es morgen weitergehen soll. Oder heute. Gar nicht so einfach, sich in der Zeit zurechtzufinden. Когда мы сможем продолжать? Um welche Zeit können wir wieder anfangen? Um 2. 2 часа. А можем мы получить еще больше воды? Ob wir noch mehr Wasser bekommen können? Natürlich. Конечно. Можно сделать, чтобы небо было пасмурным. Können wir bedeckten Himmel bekommen? Aber natürlich, dafür sorgen wir. Возможно, что будет пасмурно. Так что мы как? Du sprichst ausgezeichnet Schwedisch. Komm. Du sprichst ausgezeichnet Schwedisch. Grazie. Sag ihm, dass wir ihn sehr gern haben. Sag ihm, dass wir ihn verstehen. Sag ihm, dass wir unser Bestes tun werden. Виктор сказал, что они все тебя любят и тебя понимают и что постараются сделать все. Да, benissimo. Grazie. Warum sprichst du so aufgeregt, Victor? Weil ich aufgeregt bin. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich nicht geschlafen habe. Почему бы мне стараться? Er fragt, warum ihr nicht euer Bestes tun solltet. Sag ihm, das ist eine gute Frage. Sag ihm, so früh am Morgen ist man manchmal etwas empfindsam. Sag ihm, wir sind alle ein bisschen müde, genau wie er. Почему вы так утомленно выглядите? Er fragt, warum ihr so niedergeschlagen aussieht. Наш фильм будет очень хорошим. Er sagt, unser Film wird sehr gut werden. Wie все молодцы. Ihr seid alle sehr gut. Я очень рад и горд, что имею возможность работать с такими замечательными людьми и артистами. Er ist froh und stolz, mit so hervorragenden Menschen und Künstlern arbeiten zu können. Как Лотти и Виктор, которых я видел в разных шведских фильмах. Wie mit Lotti und Viktor, die er in mehreren schwedischen Filmen gesehen hat. Bergmana и... Как его другого зовут? Von Bergman und wie heißt doch der andere? Bilberg? Schönmann. Larsson? Was denn für ein Bruder Larsson? Ну, не важно. Надеюсь, что скоро увижу вас на сцене. Виктора в знаменитой роли Айхмана, Лотти в новой шведской психологической драме. Er sagt, egal wie der andere heißt, und er hofft, dass er euch bald auf der Bühne sehen kann. Viktor in seiner berühmten Eichmann-Darstellung und Lotti in dem neuen schwedischen psychologischen Drama. Danke. Vielen Dank. Oh, es fängt an zu nieseln. Hier ist es wirklich sehr schön. Zum Kuckuck, lass uns zusammenpacken, bevor er zurückkommt und sagt, es nieselt so großartig. Das Licht ist so wundervoll, die Schauspieler sind so fabelhaft. Ich will jetzt wirklich ins Bett, ich will tatsächlich ein paar Stunden schlafen. Später lag ich wach in dieser weißen Nacht, die eine solche Enttäuschung für ihn war. Die Gardine bewegte sich. Ich spürte, dass er mein Erlebnis einer sich bewegenden Gardine verändert hatte. Es nieselte immer noch. Ich spürte, dass er mein Erlebnis des fallenden Regens verändert hatte. Du hast mich verändert, sagte ich. Ich kann nur hoffen, dass es eine Veränderung ist, die bestehen bleibt. Verstehst du? Ja, sicher. Im Traum braucht man keinen Dolmetscher. Der Traum ist es, der Dolmetscher braucht. Es regnet. Ja. Alles wird feucht. Ei. Wirklich. Ihr müsst Respekt zeigen. Ihr müsst Respekt haben. Vor dir. Vor dem Wasser. Vor euch selbst. Du respektierst dich nicht selbst. Du musst begreifen, dass du wichtig bist. Sonst respektierst du auch andere Menschen nicht, auch die Tiere nicht, auch das Wasser nicht, all das Feuer. Du respektierst es nicht. Du hast nur Angst vor ihm. Ihr verwechselt Respekt und Angst in diesem Land. Ich habe Respekt vor dir. Aber ihr arbeitet ständig eurem Respekt entgegen. Vor Gott. Vor mir. Du hast wirklich den Mut, Dinge zu sagen. Du hältst das für Hochmut? Das ist nicht. Ich weiß übrigens nicht, was du glaubst. Ich betrachte dich. Ich teile meine Beobachtungen mit. Ich teile sie dir mit. Ich teile sie dem Filmpublikum mit, meine Beobachtungen. Ich respektiere deine Geheimnisse. Und doch will ich, dass du sie aufdeckst. Was erwartet man von seinem Regisseur? Ich bin froh über deine Erwartungen, aber ich habe nicht den Ehrgeiz, sie zu erfüllen. Ich bin froh über die Erwartungen des Publikums. Wenn ich den Ehrgeiz hätte, sie zu erfüllen, würde ich mich selbst aufgeben. Ich würde amerikanisch werden. Ich will mich nicht selbst aufgeben. Findest du, dass ich mich selbst aufgebe? Viel zu sehr. Viel zu oft. Manchmal höre ich unseren Produktionsleiter fragen, für wen hält er sich eigentlich? Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Sie ist sehr ernst. Ist eine der Fragen, die mein Publikum sich stellen soll, wenn es meine Filme sieht. Für wen halte ich mich eigentlich? Hier sitze ich im Dunkeln zusammen mit anderen und ein fremder und unbegreiflicher Russe bringt mich dazu, dass ich mich frage, für wen ich mich halte. Für wen hältst du dich eigentlich? Ich weiß, ihr sagt von mir, dass ich viel rede. Aber jetzt werde ich stumm. Ganz stumm. Wirklich? Ja. werde hinausgehen und ein bisschen in den Wasserpfützen panschen. Ich werde den Nebel betrachten. Ich werde meine Schritte zählen. Ich werde mein Kreuz schlagen. Ich werde die Welt in Gang halten. Wir brachten Eine Nacht im schwedischen Sommer, ein Hörspiel von Erland Josefsson, aus dem Schwedischen übersetzt von Marianne Veno. Es sprachen Russe Bojida Alic, Dolmetscherin Helene Buljan, ich, Christian Brückner, Viktor Ernst Jacobi, Lotti, Veronika Bayer, Produktionsleiter Matthias Ponier. Musik Gruppe 440 Hertz, Regie Roberto Ciulli, Produktion Westdeutscher Rundfunk 1987.